Würde der Frauen von Friedrich von Schiller. Ehret die Frauen, sie flechten und weben himmlische Rosen ins irdische Leben, flechten der Liebe beglückendes Band, und in der Grazie züchtigem Schleier nähren sie wachsam das ewige Feuer schöner Gefühle mit heiliger Hand. Ewig aus der Wahrheit Schranken schweift des Mannes wilde Kraft. Unstet treiben die Gedanken auf dem Meer der Leidenschaft. Gierig greift er in die Ferne, nimmer wird sein Herz gestillt. Rastlos durch entlegne Sterne jagt er seines Traumes Bild. Aber mit zauberisch fesselndem Blicke winken die Frauen den Flüchtling zurücke, warnend zurück in der Gegenwart Spur. In der Mutter bescheidener Hütte sind sie geblieben, mit schamhafter Sitte, treue Töchter der frommen Natur. Feindlich ist des Mannes Streben mit zermalmender Gewalt, geht der Wilde durch das Leben ohne Rast und Aufenthalt. Was er schuf, zerstört er wieder, nimmer ruht der Wünsche Streit, nimmer, wie das Haupt der Hüder ewig fällt und sich erneut. Aber zufrieden mit stillerem Ruhme brechen die Frauen des Augenblicks Blume, nähren sie sorgsam mit liebendem Fleiß, freier in ihrem gebundenen Wirken, reicher als er in des Wissens Bezirken und in der Dichtung unendlichem Kreis. Streng und stolz, sich selbst genügend, kennt des Mannes kalte Brust, herzlich an ein Herz sich schmiegend, nicht der Liebe Götterlust, kennet nicht den Tausch der Seelen, nicht in Tränen schmilzt er hin, selbst des Lebens Kämpfe stählen härter seinen harten Sinn. Aber wie leise vom Zephyr erschüttert schnell die äolische Harfe erzittert, also die fühlende Seele der Frau. Zärtlich geängstigt vom Bilde der Qualen wallet der liebende Busen, es strahlen perlend die Augen von himmlischem Tau. In der Männer Herrschgebiete gilt der Stärke trotzig Recht, mit dem Schwert beweist der's Güte, und der Perser wird zum Knecht. Es befehden sich im Grimme die Begierden wild und roh, und der Eres raue Stimme waltet, wo die Chares floh. Aber mit sanft überredender Bitte führen die Frauen den Zepter der Sitte, löschen die Zwietracht, die tobend entglüht, lehren die Kräfte, die feindlich sich hassen, sich in der lieblichen Form zu umfassen und vereinen, was ewig sich flieht.